Abschnitt 2 aus Märchen. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Märchen von Friedrich Wilhelm Hackländer. Schloss Schweigern, Teil 2. Doch wir kehren in den Audienzsaal zurück, wo die Heralde fleißig ihre silbernen Trompeten gebrauchen und die Pauken jedes Mal einen raschen Wirbel erschallen lassen, sobald von dem Oberzeremonienmeister ein neuer Name genannt wird, dessen Besitzer in reichem Kleide bei dem König und den Prinzessinnen vorbeischreitet, sich verbeugt und alsdann unter dem großen Haufen, der den König und die Prinzessinnen umgibt, verliert. Für Letztere, besonders für die jüngste Prinzessin, waren diese Vorstellungen sehr langweilig. Schon 100-mal sahen sie dieselben ehrenfesten Ritter vor sich wandeln, ohne mehr dabei zu denken, als ob die Farben des Kleides auch gut zusammenpassten oder wie schön der und der von diesem und jenem beim letzten Turnier in den Sand gelegt worden sei. Sie sah alle gleich freundlich und teilnehmend oder teilnahmlos, wie man will, an und schien selbst nicht einmal die feurigen Blicke, die von den benachbarten Königssöhnen oder reichen Fürsten neben dem Papa vorbei auf sie zudrangen, zu bemerken. Wenigstens schaute sie dem jungen, blühenden Ritter, der sich ihr zuliebe aufs Beste geschmückt hatte, ebenso freundlich und unbefangen ins Auge, wie einem Alten, dem sie schon als Kind auf den Armen der Wärterin an dem langen, grauen Barte gezupft hatte. Jetzt schmetterten die Trompeten aufs Neue, die Pauken wirbelten lustig darein und an den Türen des Saals wurden fremde, unbekannte Farben sichtbar. Es war Graf Raimund mit seinem Gefolge, der glänzend wie der junge Tag und schön und schlank wie eine Tanne des Hochwaldes durch den Saal schritt und aufs Neue aller Augen auf sich zog. Er beugte vor dem König ein Knie und bat um die Vergünstigung, bei den Ringelrennen und Turnieren, die ausgeschrieben seien, zu Ehren der hohen Vermählten einen Speer brechen zu dürfen. Der König bewillkommte ihn aufs Freundlichste, und Graf Raimund, der sich eines Armes von Stahl bewusst war, blickte, als er sich von dem König erhob, forschend im Kreise der Ritter umher, ob ihm da nicht eine besonders kräftige Gestalt ins Auge falle, an der er sich nachher versuchen könne. Doch wenn er auch diese Musterung mit festen Blicken und etwas trotzigem Gesicht begonnen, so hatte er noch nicht die Hälfte des Kreises, der den König umgab, angeschaut, als sein Blick alle Sicherheit verlor und seine gebietenden Züge plötzlich den Ausdruck der tiefsten Unterwürfigkeit annahmen. Er hatte die Prinzessin erblickt, die den schönen Grafen ebenso verwundert ansah und zum ersten Mal in ihrem Leben die Verbeugung eines Mannes mit einer kleinen Befangenheit im Auge und einem leichten Erröten erwiderte. Das war ein wichtiger Augenblick für beide, und wenn das Ehrenfräulein der Prinzessin nicht ebenso unerfahren gewesen wäre wie ihre Gebieterin, so hätte sie wohl gewusst, warum diese, als der Hof auseinander und in seine Gemächer ging, so zerstreut gewesen wäre und auf ganz gewöhnliche Fragen die verkehrtesten Antworten gab. Aber dem armen Grafen erging es noch schlimmer, denn der tiefe Blick, den er in das schöne Auge der Prinzessin getan, hatte sein ganzes Denken und Fühlen umgewandelt. Er erwachte wie aus einem langen Traume, und ein neues glänzendes Licht, das in seinem Herzen aufgegangen, schien von seiner Brust trübe, düstere Schleier zu entfernen, die sein ganzes Denken und Trachten bisher eingehüllt. Er dachte jetzt mit Trauer und Beschämung an die vielen Stunden, die ihm sonst im Toben der Jagd und im Kreise der lustigen Freunde so schön erschienen waren, und es war ihm, als hätte er alle Tage, ehe er die Prinzessin gesehen, gar nicht verlebt. Sein Pferd und seine Waffen waren ihm in diesem Augenblicke nur deshalb lieb und wert, weil er sie mit noch größerer Tapferkeit als sonst zu führen hoffte, um sich so durch Niederwerfung aller Gegner vor der Prinzessin bemerkbar zu machen. Beides gelang ihm auch. Die neu erwachte Liebe stählte seinen ohnehin schon starken Arm noch mehr, und es wurde am Hof des Königs kein Turnier gehalten, in welchem Graf Raimund nicht einen Preis errungen hätte. Fast alle bewährten Ritter wussten von seiner Faust zu erzählen, denn beim Turnier schien eine wahre Wut über den Grafen zu kommen, und wen er mit dem Speer traf, der musste zu Boden, da half kein Gott. Wenn die Festlichkeiten noch wenige Tage länger gedauert hätten, würde der Hof des Königs ein wahres Spital geworden sein und von den mannhaften Rittern wenige übrig geblieben, um den Fackeltanz mit aufzuführen. Aber trotz diesen Heldentaten, die Graf Raimund täglich verübte, war er doch selbst nie nur sehr, sehr überwunden worden als gerade jetzt. Die Fesseln, womit ihn die Prinzessin umwunden, wurden immer fester und erpressten ihm manchen Seufzer. Ach, der tapfere Graf war nur für den Augenblick des Turniers ein Held, Wenn er in seine Gemächer zurückkehrte und entwappnet war, sank er seufzend und klagend in seinen Sessel und blickte gegenüber nach den Fenstern der Königsburg, wo seine Sonne, sein Leben wohnte. Aber auch die Prinzessin schaute jetzt öfter als sonst zu den Fenstern hinaus, und die Zofen wussten lange nicht, warum ihre Gebieterin so plötzlich an den alten Mauern drüben Geschmack gefunden habe. Auch sie war seit einiger Zeit ganz verändert, blickte nicht mehr jedem unbefangen und freundlich ins Gesicht, sondern schlug oft ganze Minuten lang die Augen nieder, heftete sie dann wohl mit ungemeiner Innigkeit gedankenlos auf einen alten Panzer, der in der Ecke des Saals hing, errötete, wenn Graf Raimund ins Gemach trat, und erbleichte, wenn man von ihm sprach. Kurz, die Stunde der guten Prinzessin hatte ebenfalls geschlagen. In der ersten Zeit hatte das liebende Paar niemand, dem es seine Not klagen konnte. Es geht den vornehmen Personen darin weit schlimmer als den geringen. Der Graf, wenn er sich auch in einsamen Stunden manchen Blick der Prinzessin, manches Lächeln zu seinem Vorteil zusammenzureimen suchte, stürzte doch den Augenblick darauf diese glänzenden Luftschlösser wieder um, glaubte nicht an sein Glück, von der Prinzessin geliebt zu werden, und war der unglückseligste aller Sterblichen. Wenn es auch der Prinzessin in einem Punkte besser erging und sie wohl an dem Benehmen Raimunds sah, was er für sie fühlte, so war sie doch auf der anderen Seite viel mehr gefesselt und musste auf ihre Mienen und Worte genauer Achtung geben, um den Zustand ihres liebenden Herzens nicht in einem unbewachten Augenblicke vor dem Papa, den Schwestern oder dem Grafen zu verraten. Dieser hatte nur einen einzigen vertrauten Freund bei Hofe, ein biderber Ritter, der mehrere Züge in das Heilige Land getan. Diesem erzählte er an einem schönen Morgen seine ganze Leidensgeschichte. Anfänglich stutzte derselbe ob der vermessenen Idee, dass sein Freund sein Auge zur Tochter des Königs erhoben. Doch da er wusste, dass sich die Liebe nicht gebieten lässt, versprach er dem Grafen seine Hilfe und hatte auch bald Mittel und Wege entdeckt, durch die er erfuhr, dass die Prinzessin das Bild seines Freundes ebenfalls mit der glühendsten Liebe in ihrem Herzen aufgestellt hatte. Diese Nachricht, die den Grafen Raimund im ersten Augenblick vor Freuden außer sich brachte, räumte manche Schranke, die sich der Annäherung der beiden Liebenden entgegengestellt, hinweg, und in kurzer Zeit sahen sie sich zum ersten Mal ohne Beisein des ganzen Hofes. Der Graf stürzte der Prinzessin zu Füßen, schwor, ohne sie nicht leben zu können, und nachdem hin und wieder einige Tränen geflossen, reichte sie ihm die Hand und nahm ihn, vorläufig wenigstens im Geheimen, zu ihrem Ritter an. Doch war damit noch nicht viel gewonnen, und wenn auch in fantasiereichen Augenblicken Graf Raimund sich Hoffnung machte, dass ihm der König doch vielleicht seine jüngste und geliebte Tochter zur Gemahlin geben würde, so fielen diese schimmernden Plane bei kälterem Beleuchten wieder gänzlich zusammen, und die beiden Freunde gestanden sich, dass sie vor einer weiten Kluft stünden, die auszufüllen oder zu überschreiten wohl unmöglich sein würde. Und so war es auch. Nicht so bald hatte der König durch geschäftige Zwischenträger, die sich überall umberuften eindrängen, von einem Einverständnis erfahren, das zwischen seiner Tochter und dem Grafen Raimund stattfinden sollte, als er in einem gelinden Zorn ausbrach und in einer vertraulichen Stunde die Prinzessin ausforschte. Hier sah denn nun der König zu seinem Schrecken ein, dass sich die Sache wirklich so verhalte und das Herz der Tochter sehr zwischen väterlicher Liebe und der Treue, die sie dem Grafen zugeschworen, schwankte. Da nun eine Verbindung zwischen beiden das Letzte war, woran der König in seiner Überraschung dachte, so bemerkte er dem Grafen in einer Unterredung, es schiene ihm sehr, als bedürften seine weitläufigen Güter der unmittelbaren Aufsicht ihres Herrn. Und da Raimund diesen Wink verstand, so wurde er nicht wenig bestürzt und empfahl sich mit halbgebrochenem Herzen dem Könige zu fernerer Gnade und weiterem Wohlwollen. Mit welchen Gefühlen der Graf in seine Wohnung zurückkam und dem Freunde Bericht erstattete über alle fehlgeschlagenen Hoffnungen, kann man sich leicht denken. Sein Stolz erlaubte ihm nicht, auch nur einen Tag länger bei Hofe zu bleiben. Und das Schlimmste war, dass er nicht einmal mehr Gelegenheit fand, die Prinzessin zu sehen. Ihr nochmals Liebe und Treue bis zum Grabe zu schwören, musste er seinem Freund überlassen und konnte nur der nachblickenden Geliebten durch Farben der Feldbinde und Kleidung seine traurigen Gefühle kundgeben. So zog er am folgenden Morgen aus, seine Herolde bliesen nur wehmütig das Lied. Im Grab ist Ruh, und der schöne Graf, der in den reichsten, prächtigsten Gewändern eingeritten war, verließ das Hoflager in kohlschwarzer Rüstung und in einer Feldbinde von himmelblauer Farbe als Zeichen der Treue. Wie sehr hatten sich seine Gedanken, ja sein Herz verändert, seit er seine lustige Burg an der Donau verlassen. So traurig sich auch jetzt sein Leben zu gestalten begann, so kam ihm doch sein damaliges Treiben unter seinen Freunden noch viel schaler und nüchterner vor. denn das Bild, das er jetzt in seinem Herzen trug, war, wenn auch mit Trauer umgeben, doch von einem kleinen Hoffnungsstrahl beglänzt und füllte all sein Denken so süß aus, dass er anderen Gegenständen auch nicht den kleinsten Platz gönnen mochte. Wenn er sonst von Streifzügen heimkehrte, dachte er mit Lust an seine stattliche Burg und freute sich, seine Pferde, Mannen, ja selbst seine Hunde wiederzusehen. Allein jetzt dachte er mit Unmut an alle diese Sachen und an das laute Getümmel seiner Freunde und wäre viel lieber für sich geblieben, um seinen stillen Träumereien ungestört nachhängen zu können. Während er in diesen Gedanken gesenkten Hauptes die Straße dahinritt und seinem Rosse die Zügel ließ, fiel ihm plötzlich sein nie betretenes Besitztum, das einsame Schloss Schweigern, ein. Er suchte in seinem Gedächtnis all die Erzählungen zusammen, die man ihm von dem schönen stillen Tale gemacht. Er baute sich daraus einen Aufenthalt, der ihm zu seiner betrübten Gemütsverfassung sehr passend erschien, und führte augenblicklich den Gedanken aus, sich auf den Weg nach seinem Schlosse Schweigern zu machen. Die Schar seiner Knappen und Reisigen wusste anfänglich nicht, warum der Graf sein Ross nach einer ihnen unbekannten Gegend hinwandte, und folgte ihm mehrere Tage lang, bis sie zu den Ufern des Neckars kam, wo ihr der Graf seinen Entschluss kundtat. Anfänglich stützte das Gefolge nicht wenig und versuchte es, den Grafen von der Vermessenheit abzuhalten, in jenes verrufene Tal zu dringen, dessen stille Schrecknisse den Jüngeren aus dem Munde der Älteren bekannt waren. Allein da der Graf fest auf seinem Vorhaben bestand und all denen, die ihn verlassen wollten, freien Urlaub bewilligte, befand sich kein einziger, der seinen Herren im Ernst hätte verlassen mögen, und alle erklärten sich bereit, ihm nötigenfalls in die Hölle zu folgen. Nachdem der Trupp an den Ufern des Neckars eine Weile ausgeruht hatte, schickte der Graf einen Reisigen nach einigen jener Warttürme hinauf, die an den Ufern des schönen Flusses standen, und er bat sich jemand, der ihm den Pfad nach Tal und Schloss Schweigern zeige. Bei dieser Bitte bekreuzte sich anfänglich die edle Knappenschaft Ruben, und erst als sie hörten, dass der rechtmäßige Besitzer von Schloss Schweigern dort unten halte, sandten sie einen hinab, der dem Grafen querfeldein vorritt. Bald sah die kühne Schar eine Bergkette vor sich liegen, welche ihnen der Knappe als die Höhe bezeichnete, die das Tal Schweigern umschließt. Auch gab er ihnen die ungefähre Richtung an, nach welcher sie hinreiten müssten, um einen der Wege zu finden, die früher ins Tal geführt, beurlaubte sich dann von dem Grafen, wandte sein Ross und sprengte im vollen Galopp den Weg nach seiner Heimat zurück. Graf Raimund, der viel zu sehr mit der entfernten Geliebten beschäftigt war, um an gefährliche Abenteuer, die ihm hinter jenen Bergen aufstoßen könnten, zu denken, ritt ruhig die Höhe hinan. Ihm folgte zwar die Schar seiner Reisigen, doch sah man an den Vorbereitungen, die hier und da gemacht wurden, dass die Ruhe, welche die Brust ihres Herrn ausfüllte, bei ihnen nicht sehr zu finden war. Der eine schnallte seine Pickelhaube fester, der andere lüftete das Schwert etwas in der Scheide, und ein dritter setzte sich im Sattel zurecht und fasste die Hellebarde. So hatten sie die Höhe erstiegen und sahen vor sich einen Hohlweg, der ins Tal hinabführte, aber fürchterlich verwahrlost war. Die Eichen und Buchen, die an seinen Seiten wuchsen, hatten sich mit Wurzel und Krone gegeneinander geneigt und den Hohlweg mit dichtem Geflechte ausgefüllt, so dass sich der Graf selbst einen Augenblick bedachte, ob er mit seinem Pferde durchkommen könne. Indessen machte er den Versuch, und wie er die Zweige berührte, schienen sie sich von selbst auseinander zu tun und ließen ihn und die Schar ungehindert durch. Stillschweigend ritten sie immer tiefer hinab, und den Wald, der die Talwände bedeckte, verlassend, traten sie auf frische grüne Wiesen hinaus, die von klaren Wasserbächen durchschnitten waren, und sahen vor sich ein stattliches Schloss liegen. Die Furcht, allerlei seltsamen Schrecknissen zu begegnen, sowie die unheimliche Stille, die auf dem ganzen Tale ruhte, hatte die Schar der Knappen und Reisigen eingeschüchtert, und keiner wagte es, den Mund zu öffnen. Doch jetzt, als sie die sicheren Mauern einer Burg vor sich liegen sahen, kehrte ihnen der frische Mut wieder, und die Trompeter setzten ihre silbernen Hörner an den Mund, um beim Einreiten ein lustiges Stücklein zu blasen. Allein, o Schrecken! So große Meister sie auch auf ihren Instrumenten waren, und so sehr sie sich anstrengten, recht schön zu blasen, so brachte doch keiner einen Ton hervor. Sie setzten mit neuer Kraft an, dass ihnen die Gesichter blau anliefen, aber vergebens. Kein Laut unterbrach die unheimliche Stille. Bestürzt sahen sich alle um und wollten in lauten Worten ihr Schrecken über dies Wunder kundgeben, als die ganze Schar ein neues Entsetzen befiel, denn keiner konnte ein Wort hervorbringen. Alle waren stumm geworden. Graf Raimund, der vorn an der Spitze ritt, wandte sein Pferd, um einen Blick in die herrliche Gegend zu werfen, als er die unruhigen, verstörten Gesichter seiner Knappen sah, und im Begriffe, sich nach der Ursache zu erkundigen, auch ohne Antwort gleich darüber belehrt wurde, denn auch er konnte kein Wort von seinen Lippen bringen. Von dieser Entdeckung nicht sehr erbaut, blickte er gleichfalls bestürzt zurück und sah, wie die letzten der Knappen einen vergeblichen Versuch machten, dem Tal zu entrinnen. Denn die zusammengewachsenen Büsche, die ihnen so bereitwillig den Eingang gestattet, hatten sich wieder zusammengeschlossen und machten somit den Rückzug unmöglich. So gefangen wandte der Graf kopfschüttelnd sein Pferd gegen das Schloss und ritt, von der bestürzten Schar umgeben, durch das gewölbte Tor in den Hof. Hier war alles aufs Beste eingerichtet und in der schönsten Ordnung, und so sehr sich auch die Reisigen ängstlich in allen Ecken umsahen, ob nicht ein neues Unheil sie überfallen werde, so fand sich doch hier so wenig Unnatürliches, dass sie nach kurzem Bedenken ihre Pferde absattelten und in die geräumigen Ställe zogen. Der Graf, von seinem Stallmeister gefolgt, erstieg die Treppen des Schlosses und wandelte durch einen langen Gang, der mit einer Sammlung der seltensten und stärksten Hirschgeweihe geschmückt war. Eine Reihe Gemächer zu, die freilich etwas altmodisch, aber auf das Prächtigste eingerichtet waren. In einem der letzten, dessen Fenster eine Aussicht auf den großen, aber verwilderten Park gewährten, ließ Raimund sich die Waffen abnehmen und erkor dies Zimmer zu seinem Schlafgemach. Auch die Knappen, die in dem unteren Teil des Schlosses herumstöberten, beruhigten sich einigermaßen, als sie alles so wohnlich fanden und endlich sogar an eine wohlgefüllte Speisekammer gerieten, die an eine große Küche stieß, deren sonderbare Gerätschaften aus einer uralten Zeit herzustammen schienen. Noch mehr aber stieg ihre Zufriedenheit mit dem alten Schlosse, als sie an eine offene Kellertür kamen und auf einer steinernen Treppe in ein großes Gewölbe hinabstiegen, wo eine Menge großer und kleiner Fässer in schönster Reihe nebeneinander ruhten. Anfänglich schien es ihnen etwas sonderbar, dass die hölzernen Reifen und Dauben verfault waren, wofür sich aber der Wein ein eigenes Fass geschaffen, in dem sich unter demselben ein faustdicker Weinstein angesetzt hatte. Da auf diese Art die ganze Schar in dem Tal schweigend nichts weiter vermisste, als sich durch Worte ausdrücken zu können, so fanden sie sich bald in jenen Zustand und lernten sich in kurzer Zeit durch Pantomimen so vortrefflich verstehen, als hätten sie sich von Jugend auf nie anders miteinander unterhalten. Auch der Graf fing an, sich in seiner stillen Verbannung heimisch zu finden. Störte ihn doch kein Gelärm der Hüfthörner, kein Geschrei der Dienstleute oder das Gebell der Hunde in seinen Gedanken an die entfernte Geliebte, der er jeden Augenblick die herzlichsten Grüße zusandte. Seine Waffen hatte er beiseite gestellt und beschäftigte sich mit der Knappenschar in dem großen Park, den er bald zu einem reizenden Aufenthalt umschuf. Es war, als habe der Zauber, der über dem Tal Schweigern ruhte, auf die Pflanzen und Bäume vorteilhaft eingewirkt, denn mit der geringsten Mühe keimten und sproßten überall die wundervollsten Gewächse empor. Das Schloss mit seinen Terrassen und dem Park glich in kurzem einem üppigen Blumengarten und war so traulich und wohnlich geworden, dass der Graf nichts vermisste als die Nähe des Bildes, das sein ganzes Herz ausfüllte. Aber dass er von der Gebieterin seines Herzens auch nicht die geringste Nachricht erhalten konnte, vermehrte seinen Kummer. Schon oft hatte er versucht, einen seiner vertrautesten Reisigen mit einer Botschaft an den Hof des Königs zu senden, aber der böse Zauber ließ keinen hinaus und alle kehrten unverrichtete Sache ins Schloss zurück. So saß er eines Tages in dem Park unter seinen Blumen und unterhielt sich mit ihnen, wie mit der entfernten Geliebten. Ihm war das schneeweiße, samtartige Blatt der Lilie der herrliche Grund ihres lieben Gesichts. Die heimliche Farbe der duftigen Nachtviole blickte ihn still und liebend an, wie in der glücklichen Zeit ihre schönen Augen. Und die eben aufgebrochene, purpurrote Rose hauchte ihre wunderbaren Wohlgerüche an sein Gesicht. Und es war ihm, als vernehme er in dem zarten Duft eine heimliche Klage, ein leises Flüstern, das ihm von ihren Grüßen sprach. So saß er in Träume versunken da, als eine von den schneeweißen Tauben, deren Flug um das Schloss und den Park er oft zugesehen hatte, sich auf seine Schultern setzte und den Kopf an seine Wangen lehnte. Er streichelte das hübsche Tierchen und fühlte plötzlich unter seinen Fingern einen kleinen goldenen Reif, den die Taube an ihrem Hals befestigt hatte. Rasch untersuchte er das Halsband und glaubte anfänglich, Noahs Bötin habe auch ihm ein Blatt der Hoffnung von der fernen Geliebten gebracht. Doch fand er nichts an dem Ringe als einen kleinen Haken, an dem man einen Brief zu befestigen pflegt. Nicht so bald hatte er diesen entdeckt, als ihm diese Taube wie ein Wink des Schicksals vorkam, um durch sie einen neuen Versuch zu machen, der Geliebten die Versicherung seiner unwandelbaren Treue zukommen zu lassen. Gedacht, getan. Er beschrieb in kurzen Worten seinen Aufenthalt im Schlosse Schweigern, sprach von dem Schmerze seines Herzens, die Geliebte nicht zu sehen und vielleicht auf ewig von ihr getrennt zu sein, befestigte dies Blättchen an dem Haken des Ringes und ließ das Tier auffliegen. Sogleich erhob sich die Taube hoch in die Luft, schwang sich höher und höher und der Graf sah mit Entzücken, wie sie bald die Grenzen des verzauberten Tales verlassen hatte und sich in der Ferne verlor. Im Hofe des Königs hatte sich indessen auch seit dem Abzug des Grafen Raimund vieles und Trauriges zugetragen. Und der König, der geglaubt hatte, sobald der Graf entfernt sei, würde seine Tochter diesen bald vergessen haben, sah zu seinem Schrecken ein, dass er sich sehr geirrt. Von dem Tage an, wo die Herolde des Grafen zum Abschiede bliesen, »Im Grab ist Ruhe«, war es, als habe die arme schöne Prinzessin diesen Gedanken erfasst und fände an dem lauten Getreibe des Hofes kein Behagen mehr. Ihre feurigen Augen erloschen, ihr munteres Wesen verschwand, und nicht genug, dass sie die Launen des Königs durch ihr freundliches Geplauder nicht mehr verjagen konnte, musste dieser sich dazu entschließen, die trüben Stunden der Prinzessin zu erheitern, was er denn auch mit allen möglichen Trost- und Vernunftgründen zu tun versuchte, sich dabei anfänglich aber wohl hütete, des Einzigen, der ihrem Herzen wirklich Trost bringen konnte, zu erwähnen. Doch nicht lange war das Vaterherz des Königs imstande, den Schmerz seines liebsten Kindes mit anzusehen. Überdies bemühte sich der Freund des Grafen, der bei dem Herrn in hoher Gunst stand, ihn zum Guten zu bewegen, wodurch der König am Ende erweicht wurde und geneigt schien, dem Grafen seine Tochter zur Gemahlin zu geben. Ende von Abschnitt 2.